Aus Anlass des 75. Geburtstages von Genossen Kim Jong-il veröffentlichte die sozialpolitische Monatszeitschrift des Internationalen Einheitsverbandes der Koreaner, Tongil, einen Sonderbeitrag unter der Überschrift Der 6. Februar 2017, 75. Geburtstag von Genossen Kim Jong-il. Darin erschienen das Porträt von Kim Jong-il und ein Bild, auf dem Genossen Kim Il-sung Kim Jong-il zusammen sind und die Bilder von Kim Jong-il bei der Fortanleitung der Arbeiten verschiedener Bereiche, wie der Volksarmee, der Filmkunst und des Bauwesens und beim Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Wladimirowitsch Putin. Die Zeitschrift stellte das edle revolutionäre Leben von Kim Jong-il, der sich für das Gedeihen des Vaterlandes und das Glück des Volkes einsetzte, chronologisch vor. Im Beitrag mit dem Untertitel Kim Jong-il, der Sozialismus ist eine Wissenschaft, unterstrich sie, dass Kim Jong-il in den 1990er Jahren, wo die Imperialisten und Opportunisten vom Zusammenbruch des Sozialismus lauthals redeten, durch energische ideologisch-theoretische Tätigkeit die Richtigkeit des sozialistischen Werkes und die Unvermeidlichkeit seines Sieges wissenschaftlich erklärte. Die Zeitschrift brachte auch einen Beitrag darüber, dass Kim Jong-il mit der originellen Songun-Politik die Souveränität und Würde des Vaterlandes und der Nation verteidigte und den Sozialismus koreanischer Prägung zum unbesiegbaren Sozialismus verstärkte und entwickelte.